WDR 5 Erlebte Geschichten. Der 1930 geborene Walter Hahnel legt großen Wert darauf, dass er nicht nur politischer Karikaturist ist. Er hat Bühnenbilder und Kostüme entworfen und vor allem sind ihm seine freien Zeichnungen wichtig. Fantasiegebilde voller Dämonen, Insekten und Vögeln, Albtraumbilder, die ins Abstrakte gehen. Aber auch feine satirische Porträts von berühmten Persönlichkeiten, wie zum Beispiel von Marcel Reich-Ranicki. Walter Hahnel ist vor gut 40 Jahren von Köln nach Bergisch Gladbach gezogen. Seine Frau lebt schon lange nicht mehr und heute hat er eine französische Freundin. Mit seinen 86 Jahren zeichnet er immer noch für den Kölner Stadtanzeiger und freut sich darauf, einmal in der Woche nach Köln in die Redaktion zu fahren. Ich stehe so um 7, halb 8 auf und ich gehe dann meistens durch den Wald. Ne? Ich gehe eine Stunde durch den Wald. Das mache ich manchmal morgens, manchmal mache ich das abends. Naja, wenn ich nach Hause komme, fange ich dann an, mir Gedanken zu machen. Dann muss ich natürlich spätestens um 10 Zeitung lesen, möglichst 3, 4 verschiedene Zeitungen und muss mir Gedanken machen, was ich da mache. Ne? Denn spätestens um 1, halb 2 muss ich anfangen zu zeichnen. Ne? Ja, ich lese die Kölner Stadtanzeiger, ich lese die FAZ und dann lese ich die Süddeutsche. Zu mehr komme ich nicht. Ne? Also diese 3 Zeitungen, wobei der Kölner Stadtanzeiger und die FAZ mein Hauptlesestoff ist. Ne? Und natürlich kaufe ich mir den Spiegel, was man eben so alles lesen sollte oder lesen muss. Ja. Und natürlich Fernsehen. Das ist wichtig für mich. Da sehe ich die Leute, ja. Und sehe ich meine Politiker. Das war ja früher kaum. Ne? Die alten Zeichner von früher, die haben die ja gar nicht in Aktion gesehen, ihre Politiker nicht. Also ich bin da ein ganz normaler Betrachter von, bin da ein Fernsehgucker, genauso, nicht? Ich schaue vor allen Dingen nur politische Sendungen, nicht? Naja, morgens lese ich die paar Zeitungen und sie brauchen ja Zeit dazu, nicht? Das heißt, also viel Zeit habe ich ja nicht. Und vieles ist natürlich auch Routine, ja? Wenn ich die eine Zeitung lese und die andere Zeitung und sehe auf einmal, der eine hat das gleiche Thema so geschrieben, der andere hat das Thema so geschrieben, dann weiß ich ungefähr, wo die Himmelsrichtung hingeht, das ist natürlich Erfahrung auch. Und dann dürfen Sie eins nicht vergessen. Ich bin ja manchmal, kann ich ja nicht das zeichnen, was ich gern möchte, weil mein Kollege am Tag vorher das eigentliche Thema, was ich so im Kopf habe, ne, das hat er schon angeritzt, also wenn das schon gemacht worden ist. Ne. Das passiert mir oft. Ne. Ich gehe natürlich auch immer danach, was kann ich daraus machen? Weil ich habe ja persönlich auch ein paar Dinge, die ich gut zeichnen kann und ein paar Dinge, die ich nicht so gut zeichnen kann. Ja? Und ich versuche natürlich immer etwas zu machen, was ich gut zeichnen kann. Ne? Das gelingt mir nicht immer, weil das Thema manchmal auch schon wieder weg ist. Was am Freitag aktuell ist, muss am Samstagmorgen nicht mehr so aktuell sein. Nicht? Und ich finde, man muss als politischer Zeichner sehr... J'ai vu de sa vie, was ich weiß oder was ich von seinem Leben gesehen habe, gefolgt von 3 Dialogen, ce qu'il m'a dit, was er mir gesagt hat. Diese 3 literarisch-fiktiven Gespräche, Le Motif, Le Louvre und L'Atelier, basieren unter anderem auf den Gesprächen, die Gasquet mit Cézanne geführt hatte. In seinem Vorwort schreibt Gasquet dazu: Bei allem Willen zur Objektivität lässt man doch unbewusst auch immer etwas von sich selbst mit eindringen. Auch bin ich kein Maler und ich habe Bedenken, so respektvoll ich mich weiß, doch vielleicht ganz gegen meine Absicht, die tiefe Lehre, die man aus den Äußerungen ableiten könnte, nicht richtig wiederzugeben. Ich werde versuchen, sie aufzuschreiben, mit Hilfe seiner Briefe, die er an mich gerichtet hat, sowie derjenigen, die ich mir verschaffen konnte oder die von anderen Empfängern veröffentlicht worden sind. Soweit wie möglich werde ich die Aussagen von Cézanne wörtlich wiedergeben. Ich werde nichts erfinden, nur die Anordnung, in der ich sie vorstelle. In 3 imaginären Gesprächen habe ich Worte aus 100 Unterredungen, die ich in Wirklichkeit mit ihm geführt habe, draußen auf dem Lande, im Louvre und in seinem Atelier zusammengefügt. Ich habe alle seine Gedanken über die Malerei gesammelt, die ich habe finden oder an die ich mich habe erinnern können. So hat er gesprochen und so, glaube ich, hat er gedacht. Das erste der drei Gespräche mit dem Titel »Das Motiv, das unserer Bearbeitung und akustischen Realisation zugrunde liegt«, ist keine Dokumentation, sondern, wie es Gasquet beschrieben hat, eine Annäherung an das, was Cézanne gesagt und gedacht hat. Ein aus vielen Quellen neu zusammengesetztes, durch Zusätze ergänztes, ineinander verwobenes literarisches Geflecht eines imaginären Dialogs, dessen Autor Joachim Gasquet ist. Eine im künstlerischen Genre der Bühnenliteratur und des Hörspiels nicht unbekannte Form der Verarbeitung verschiedener Textmaterialien. Wiewohl der so entstandene Text von Gasquet als ein zum Lesen bestimmtes fiktives Gespräch geschrieben wurde. Dieser nun in ein Hörspiel transponierte Lesetext, der seinen Ursprung unter anderem in vielen realen Gesprächen hat, kehrt so im Medienwechsel ins Akustische zurück, interpretiert von zwei Stimmen und sieben in den Dialog dazwischen gesetzten autonomen Klangbildern. Joachim Gasquet, das Motiv. Gespräch mit Paul Cézanne. An diesem Tage waren wir in der Gegend von Blac, nicht weit von Mille, 3/4 Stunden von Aix und dem Jas de Buffon entfernt, unter einer großen Pinie am Rande eines grünen und roten Hügels. Das Tal des Arc lag unter uns ausgebreitet. Der Himmel war blau und kühl, ein erster Herbstmorgen am Ende des Sommers. Aufsteigender Rauch ließ die Stadt ahnen, die durch eine Falte des Geländes verborgen war. Wir kehrten den Teichen den Rücken. Rechts die Weite von Luynes und der Pilon de Roy, in der Ferne nur zu erahnen das Meer. Vor uns im Schein der vigilischen Sonne das Saint-Victoire-Gebirge, ungeheuer groß, zart und blau, die Täler des Montaigu, der Viadukt des Pont de l'Arc, die Häuser, das Rauschen der Bäume, die viereckigen Felsstreifen, das Land von Aix-en-Provence. Es ist die Landschaft, die Cézanne malte. Er war bei seinem Schwager zu Gast. Er hatte seine Staffelei im Schatten einer Piniengruppe aufgestellt. Er arbeitete hier seit 2 Monaten. Eine Leinwand am Morgen, eine am Nachmittag. Die Arbeit kam gut voran, er war heiter. Die Sitzung näherte sich dem Ende. Die Leinwand sättigte sich mit Gleichmaß. Das Bild, das vor seinem inneren Auge stand, vollkommen durchdacht in seiner Anlage, das er nach seiner Gewohnheit mit raschen Kohlestrichen angelegt haben musste, trat schon aus den farbigen Flecken hervor, die es von allen Seiten festlegten. Die Landschaft erschien wie in einer Schwingung, denn Cézanne hatte jeden Gegenstand behutsam umschrieben. Er legte sozusagen jeden Farbton probeweise an. Von Tag zu Tag hatte er unmerklich, in sicherer Harmonie, alle diese Valeurs ausgeglichen. Er verband sie miteinander in einer gedämpften Helligkeit. Die Pläne festigten sich und das Gebilde auf der Leinwand näherte sich jetzt dem höchsten Grad des Gleichgewichts und der Sättigung, die alle seine Werke charakterisieren. Der alte Meister lächelte mir zu. Die Sonne scheint und die Hoffnung lacht im Herzen. Sie sind zufrieden heute Morgen. Ich halte mein Motiv. Wie? Nun ja, ein Motiv, das ist so. Sehen Sie, wie ich meine Hände vor meinen Augen langsam ineinander verschränke und hindurchschaue? Hier, das ist es, was man erreichen muss. Wenn ich zu hoch oder zu tief greife, ist alles verfuscht. Es darf keine einzige lockere Masche geben, kein Loch, durch das die Erregung, das Licht, die Wahrheit entschlüpft. Ich lenke alle Teile auf meiner Leinwand gleichzeitig, verstehen Sie? Ich bringe alles, was auseinanderstrebt, im gleichen Schwung, im gleichen Vertrauen, miteinander in Beziehung. Alles, was wir sehen, verliert sich, entschwindet, nicht wahr? Die Natur ist immer dieselbe, aber von ihrer augenblicklichen sichtbaren Erscheinung bleibt nichts bestehen. Unsere Kunst muss ihr Dauer verleihen. Mit allen Elementen der Erscheinung. In allen ihren Veränderungen. Die Kunst muss uns die Natur als ewig erfahren lassen. Und was ist hinter der Natur? Nichts vielleicht. Vielleicht alles. Alles, verstehen Sie? Also verschränke ich diese suchenden Hände. Ich nehme rechts, links, hier, dort, überall diese Farbtöne, diese Abstufung. Ich mache sie fest, ich bringe sie zusammen. Sie bilden Linien, sie werden Gegenstände, Felsen, Bäume, ohne dass ich daran denke. Sie nehmen ein Volumen an. Sie haben einen Wirkungswert. Wenn diese Volumen, wenn diese Werte auf meiner Leinwand und in meiner Empfindung den Plänen, den Farbflecken entsprechen, die wir da vor unseren Augen haben, gut, meine Leinwand verschränkt die Hände. Sie schwankt nicht. Sie greift nicht zu hoch und nicht zu tief. Sie ist wahr, sie ist dicht, sie ist voll. Aber wenn ich die geringste Ablenkung habe, die leiseste Schwäche fühle, besonders wenn ich einmal zu viel hineindeute, wenn mich heute eine Theorie fortreißt, die der von gestern widerspricht, wenn ich beim Malen denke, wenn ich dazwischen komme, dann entwischt alles. Wieso, wenn Sie dazwischen kommen? Der Künstler ist nur ein Empfänger von Sinneseindrücken, ein Gehirn, ein Aufnahmegerät. Aber weiß Gott, ein gutes, empfindliches, kompliziertes, besonders im Vergleich zu anderen Menschen. Aber wenn er dazwischen kommt, wenn er es wagt, der Erbärmliche sich willentlich einzumischen in das, was er übersetzen muss, dann bringt er nur seine Beschränktheit hinein. Das Werk wird minderwertig. Der Künstler wäre also nach all dem für Sie geringer als die Natur? Nein, das habe ich nicht gesagt. Die Kunst ist eine Harmonie parallel zur Natur. Was soll man von den Dummköpfen denken, die sagen, der Maler sei geringer als die Natur? Er ist ihr nebengeordnet, wenn er nicht eigenwillig eingreift.